Jede Chance, die du gehabt hast, mein Sohn, hast du vertan. Weil du dir diesen Dreck in die Venen gedrückt hast. Push me to the max. Let me take you on a trip. Let me take you on a trip. Jede Chance, die du gehabt hast, mein Sohn, hast du vertan. Weil du dir diesen Dreck in die Venen gedrückt hast. Die du gehabt hast, mein Sohn, hast du vertan, weil du dir diesen Dreck in die Venen gedrückt hast. Du bist doch der reinste Dreckschwein, der es überhaupt hier gibt. Du bist doch der reinste Dreckschwein, das überhaupt hier gibt.